helfen vielleicht, das Grundanliegen für mehr zivilisiertes Verhalten im Alltag nochmals zu verdeutlichen, sofern dies nicht schon vorher gelungen ist. Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, Radio 1 will nachhaltig sein. Wie vorhin bereits erwähnt, sendeten wir den Spot mit freundlicher Unterstützung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport sowie der Initiative Dudelstopp, Musik ohne Zwang. Letzteres kommt nicht ganz von ungefähr. Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass aufgedrängte Musik im öffentlichen Raum, der man nicht ausweichen kann, von vielen ebenfalls als eine Form körperlicher Gewalt angesehen wird. Zwar nicht mittels Schlägen oder Stichen, aber durchaus als sinnliche Qual. Die Ohren kann man anders als die Augen eben nicht ohne weiteres schließen und will bzw. sollte dies gerade im öffentlichen Raum ja auch nicht tun. Gewalt auf der Straße beginnt nicht erst, wenn heteronormativ geprägte Männer im urbanen Raum mit Gewehren um sich schießen. Sie beginnt für empfindungsfähige Menschen bereits deutlich früher. Das Phänomen aufgedrängter Musik und schwindender Rücksichtnahme hat viel mit der Gesellschaft zu tun, oder? Ich denke, davon können wir mit Sicherheit ausgehen. Ein zentrales soziologisches Thema, das Dudelstopp anspricht, ist die schleichende Erosion der Rücksichtnahme in einer Gesellschaft, die zunehmend individualistische Bedürfnisse über das Gemeinwohl stellt. In den Schilderungen der Initiative wird deutlich, wie private und kommerzielle Akteure gleichermaßen zur Verrohung der zwischenmenschlichen Interaktionen beitragen. Ob es der Supermarkt ist, der ungefragt Musik aufdreht, oder der Jugendliche in der S-Bahn, der mit lautem Kopfhörer die Ruhe stört. In beiden Fällen tritt ein neues Phänomen auf. Die Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Raum verschwimmen und mit ihnen die Verantwortlichkeit für ein harmonisches Miteinander. Die Implikationen dieses rücksichtslosen Verhaltens reichen weit. Die Zunahme von ungewollter akustischer Beschallung, so argumentiert die Initiative, ist nicht nur ein ästhetisches oder sensorisches Problem. Es spiegelt einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel wider, bei dem die Bedürfnisse des Einzelnen immer mehr in den Vordergrund treten, während der Blick auf die Gemeinschaft verschwindet. Dudelstopp selbst verzichtet bewusst darauf, eine direkte Verbindung zwischen diesem Phänomen und den Veränderungen in der Sozialstruktur zu ziehen, etwa dem Rückgang familiärer Bindungen oder dem demografischen Wandel. Themen, die, wie die Initiative dezent anmerkt, in den Massenmedien als Tabu gelten. Dennoch lässt sich aus den Aktionen von Dudelstopp eine Kritik an der zunehmenden Selbstbezogenheit der modernen Gesellschaft herauslesen. Soziologisch betrachtet führt das Fehlen von Rücksichtnahme, das in der akustischen Umweltverschmutzung zum Ausdruck kommt, zu einer Fragmentierung des öffentlichen Raums. Menschen ziehen sich immer mehr in ihre eigenen akustischen Blasen zurück, sei es mit Kopfhörern oder durch den Zwang, sich mit Musik zu umgeben, die andere aufdrängen. Diese Fragmentierung hat zur Folge, dass das Gemeinwesen zunehmend erodiert. Die Fähigkeit, den anderen wahrzunehmen, wird durch den ständigen Lärm gedämpft und die Bereitschaft, aufeinander Rücksicht zu nehmen, schwindet. Du hattest noch etwas für uns gefunden? Ja, zwei kurze Solo-Statements aus unserem Hörarchiv, die etwas mit Dudelstopp zu tun haben. Die sind aber vielleicht etwas aus dem Zusammenhang gerissen. Davon soll sich bitte niemand verwirren lassen. Also wenn die Musik ausfällt, weil da Strom gekappt wurde oder warum auch immer, dann ist es für mich Gewalt. Genauso wie wenn ich mich von anderen volltröhnen lassen muss. Da fehlen mir echt die Worte. Wenn ich die Aktion Dudelstopp unterstütze, muss ich dann für oder gegen offensiven Musikeinsatz sein? Vor ein paar Jahren traten die Macher dieser Aktion noch gegen unfreiwilliges Musikhören im öffentlichen Raum ein, in Kaufhäusern, Wartezimmern, Telefonschleifen und so. Und heute arbeiten die mit der Beschallungsindustrie zusammen und fragen, Dudelstopp, wollen wir wirklich Friedhofsruhe? Eine Drehung um 180 Grad oder um 360? Muss man, wenn man was Bestimmtes will, in der Öffentlichkeit und vor den Medien heute das Gegenteil sagen von dem, was man denkt, um weiterzukommen? Ach, die Politik. Sie hat ja doch irgendwie etwas Einfluss auf unser Leben. Zunehmenden. Das ist nun einmal so. Einigen wird dieser wachsende Einfluss unheimlich und zu viel. Andere wiederum versuchen, ihn sich für eigene Zwecke nutzbar zu machen. Aktivisten etwa. In Initiativen? Ja, in zivilgesellschaftlichen Initiativen beispielsweise. Hört sich gut an. Ist es eigentlich auch. Mit welcher Initiative geht es denn hier jetzt los? Mit der Nichtwählerinitiative Wahlabsage. Mehr Demokratie, weniger Politik. Das klingt etwas mehrdeutig. Ist es möglicherweise auch. Solche sozialen Bewegungen wollen vermutlich etwas provozieren, um die nötige Aufmerksamkeit zu erhalten. Und wir müssen das wohl einfach aushalten. Dann halten wir es aus und lassen jetzt einige ihrer Aktivisten und Sympathisantinnen zu Wort kommen. Guter Vorschlag. Und los geht's. Für die Gesellschaft, für die Demokratie. Die allermeisten Wahlberechtigten machen ja in regelmäßigen Abständen von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Naja, und wenn die allermeisten von der Brücke springen, muss ich dann vielleicht hinterher? Nee, das macht echt keinen Sinn, wenn man nicht wirklich hinter der Sache steht. Schließlich drückt man durch das Kreuz, was man auf dem Wahlschein macht, genau das aus, was man nicht ausdrücken will. Zustimmung. Was die deutschen Führungsschichten echt nicht drauf haben, ist die Kunst des sauberen Abgangs. Lieber überschütten die uns mit teuren Wahlgeschenken. Auf Kosten späterer Generationen. Hätten Sie sich über die Eisenbahn von Tante Hilde zu Weihnachten gefreut, wenn Sie gewusst hätten, dass Tante Hilde dafür am Essen sparen muss? Natürlich gibt es zum Thema aktive oder wenigstens passive politische Teilhabe die unterschiedlichsten Einstellungen. So wie es eben auch die unterschiedlichsten Menschen gibt, die alle ein Recht auf ihre eigene Meinung haben. Also diese Nichtwählerförderung ist wirklich das Allerletzte in meinen Augen. Leute, die den Parlamentariern die Unterstützung entziehen, haben sicherlich auch was gegen Geländewagen oder gegen Impfen. Ich denke mal, hierzulande hat jeder, und sei es noch solch ein Querulant, die Freiheit, selbst eine politische Vereinigung zu gründen. Warum also feiger Wahlboykott? Diese Systemkritiker wollen also partout den Lobbyisten und ihren Regierenden das Leben schwer machen. Na gut, dann sollten sie uns vielleicht lieber mit einer Partei gegen Arschlöcher überraschen. Das wäre witzig und nicht wirklich eine Gefahr für die Demokratie. Denn ich wette, von, sagen wir mal, Mercedes-Fahrern oder Kampfhundehaltern würden die nicht eine Stimme bekommen. Sollte etwa dieser alte Anarcho-Spruch zutreffen, nachdem die Politik lediglich bei der Lösung jener Probleme hilft, die sie selber verursacht hat? Wir gründen gerade eine anarchistische Antipartei. Ich und ein paar Kumpels. Sind auch Frauen dabei. Für Protestwähler. Und für unsere Haushaltskasse. Da bin ich ganz radikal ehrlich. Bürgergeld reicht ja vorne und hinten nicht. Fallt bloß nicht auf die anderen Spaßparteien rein. Die Pogos, Titanics oder Wagenknechts. Die finden zwar alle faszinierend, aber mit ihrem gleichnamigen Bündnis hat sie vielen Leuten falsche Hoffnungen gemacht. Unter uns. Wenn ihr wirklich was ändern wollt, verzichtet lieber ganz aufs Wählen. Lasst euch ja nicht von diesen basisdemokratischen Spinnern mit runden Tischen oder Graswurzelbewegungen einlullen. Die sind inzwischen sowas von abgefrühstückt. Also, wenn ihr euch den Weg zur Urne nicht verkneifen könnt, dann wählt lieber uns Antis. Die Bewegung dankt. Bewusste Nichtwähler sind nicht automatisch Feinde der parlamentarischen Demokratie. Sie sind keine Schläfer oder Schläferinnen, sondern können ganz im Gegenteil Anstoß und Druck zu notwendigen Modernisierungen liefern. Ich hatte alle 4 Jahre diese üblen Schlafstörungen. Ich meine, man schläft ja meistens schlecht, wenn das Unbewusstsein etwas sagen will. Aber es war nicht nur nachts. Es war auch tagsüber. Ich konnte nicht in den Spiegel gucken. Keine Ahnung warum. Hatte ich was Schlimmes getan? Und dann kam ich dahinter, warum es mir so schlecht ging. Ich habe gegen meinen Willen gehandelt. Ich bin alle 4 Jahre wählen gegangen, weil man das so macht. Und das, obwohl ich intuitiv wusste, dass ich damit die falschen Kräfte in diesem Land gestärkt habe. Jetzt, wo mir das bewusst geworden ist, bin ich geheilt. Wir wollen die Verweigerer abholen und mitnehmen zur Urne. zur Wahlurne. Jetzt bekommt das aber hier irgendwie einen leicht morbiden Touch. Dann sollten vielleicht auch einige Stimmen zur Politik ganz allgemein zu Wort kommen. Das kann sicher nicht schaden. Was denken Männer zum Beispiel über Frauen in der Politik? Ja, oder wie beurteilen Unternehmerinnen materialistische Tendenzen in der Gesellschaft? Hören wir da doch einfach mal rein. Ich denke, wenn Leute ihren eigenen Weg gehen wollen, wenn sie frei sein wollen, dann ist das sehr egoistisch. Was ist denn bitte mit den Leuten, die das nicht können oder wollen? Soll man die einfach sich selbst überlassen? Ich finde das verantwortungslos und man soll es einfach nicht erlauben. Naja, tut man bei uns zum Glück ja auch nicht. Von allein sind Menschen nun mal nicht solidarisch. Es ist doch einfach wunderbar, sich schöne Dinge leisten zu können. Wer das nicht zugeben will, ist in meinen Augen ein Heuchler. Das Streben nach Besitz verbindet die Menschen schließlich miteinander. Oder sollen wir uns etwa wieder zurückentwickeln? In Großfamilien leben und freiwillig auf Einkommen verzichten? Dann bleibt für diejenigen ohne Karriere ja gar nichts zu tun übrig. Wer sonst sollte uns denn alle vor weißen heterosexuellen Männern beschützen, wenn nicht ein starker Staat? Der ist doch allemal der Führung eines starken Mannes vorzuziehen. Ich lasse mich ja sowieso lieber von Frauen regieren. Da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone. Die machen das von Natur aus schon viel menschlicher. Für mich ist gute linke Politik ganz klar weiblich. Wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, ist das schlecht für alle, auch für uns Leistungsträgerinnen. Deshalb sollten wir mehr Opfer bringen fürs Gemeinwohl. Mehr Flexibilität, weniger Selbstverwirklichung. Nur weil die Lobbyisten in Brüssel und Berlin das genauso sehen, ist es ja deswegen nicht falsch. Trotzdem sollten die freien Märkte idealerweise den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Amen, kann ich da nur sagen. Wenn Sie es lediglich rhetorisch meinen und nicht etwa religiös, geht das für mich in Ordnung. Danke, sehr freundlich von Ihnen. Ja, wir freuen uns, unseren Hörern damit bereits die erste von mehreren zivilgesellschaftlichen Initiativen vorgestellt zu haben. Nochmal zum Mitschreiben und bitte unterstützen. Wahlzusage. Mehr Politik, weniger Demokratie. Entschuldigung, aber geht Ihr Slogan nicht eigentlich umgekehrt? Das dachte ich auch. Ja, richtig. Das muss die Aufregung machen. Also nochmal. Initiative Wahlzusage. Mehr Demokratie, weniger Politik. Ich glaube, jetzt haben es alle verstanden. Bleibt zu hoffen. Danke. Ach, die Gewalt. Eine Gesellschaft ganz ohne wäre wohl wie eine Utopie, die am Sankt-Nimmerleins-Tag beginnt. Violare humanum est, wie schon die Lateiner gesagt haben sollen. Damit haben die Menschen seit Jahrtausenden zu leben gelernt. Opfer und Täter. Und unzählige dazwischen. Die Gewalt wird nie vollständig verschwinden aus unseren Köpfen und unseren Herzen. Machen wir uns da lieber nichts vor. Aber so aussichtslos es auch sein mag, es ist niemals falsch, gegen die Täter und für die Opfer Partei zu ergreifen und für Verbesserungen zu kämpfen. Stimmt. Das tun zum Glück engagierte Aktivistinnen und Aktivisten, indem sie sich satirischer, medialer Mittel bedienen. In Initiativen? Ja, in zivilgesellschaftlichen Initiativen beispielsweise. Hört sich gut an. Ist es eigentlich auch. Mit welcher Initiative geht es denn hier jetzt weiter? Mit der gegenüber Kriminalpolitik kritischen Initiative Gewalt geht immer. Violare humanum est. Das klingt etwas reißerisch. Ist es möglicherweise auch. Solche sozialen Bewegungen wollen vermutlich etwas provozieren, um die nötige Aufmerksamkeit zu erhalten. Und wir müssen das wohl einfach aushalten. Dann halten wir es aus und lassen jetzt einige Ihrer Aktivisten und Sympathisantinnen zu Wort kommen. Guter Vorschlag. Und los geht's. Kriminelle Gewalttäter sind nach wie vor überwiegend männlich. Das ist strukturell bedingt und verwundert wenig. Viele Männer entziehen sich leider den staatlichen Gender- und Gleichstellungsvorgaben. Wenn wir erst beide Geschlechter vereinheitlicht haben, mit leichtem Vorteil für weibliche Eigenschaften, dann wird deutlich werden, dass sich vor unserem neuen Menschen niemand mehr zu fürchten braucht. Wenn wir diese nämlich erst mal haben,

Und wenn sich die Violenz knallhart bis tief in unsere Zeit hinein fortsetzt, obwohl wir inzwischen in supermodernen Gesellschaften leben? Also quasi als Kriminalität 21, ja? Na dann sagen wir ganz deutlich Gewaltkriminalität. Nein, danke. Wir diskutieren zumindest darüber. Ich darf jetzt aufs Podium bitten, unseren Gast, Frau Dr. Hochkamp vom Arbeitskreis Gewaltverbrechen. Nein, danke. Es freut mich, dass Sie heute Abend zu uns kommen konnten. Ich hoffe, Sie sind auf dem Weg zu uns über die Oranienburger Straße nicht mit Drogenhandel oder Beschaffungskriminalität behelligt worden. Naja, also darüber kann ich ja hinwegsehen. Ich bin ja keine Spießerin, ne? Gut für Sie. Spießer und Rentner sollten, denke ich mal, sowieso lieber zu Hause bleiben oder wenigstens Auto fahren und den öffentlichen Nahverkehr meiden. Naja, Sie sollten sich nicht leichtfertig in Gefahr begeben und potenzielle Täter provozieren. Das ist das, wofür wir werben, und da haben wir auch die Politik dahinter. Und auch eine Wochenzeitung aus Hamburg. Ich bat Sie aber während unseres Briefings, hier keinen Namen zu nennen. Das hatte ich auch nicht vor. Leider sind ja Ihre Kollegen vom Weißen Ring und von der Opferhilfe heute Abend nicht hier anwesend. Was meinen Sie, ob man bei denen etwas gegen unkonventionelle Verbrechenspolitik einzuwenden hat? Naja, es können sich ja nicht alle so einfach machen wie Sie mit Ihrem Projekt, ja. Das gilt für uns wie auch für unsere Kollegen. Wenn Kriminalität 21 für ein entspannteres Verhältnis zu Gewaltverbrechen wirbt, dann wird das allgemein in der Öffentlichkeit als Aktionskunst oder als Satire verstanden. Ja, das ist aber kein Risiko für Sie. Okay, aber wenn Sie mit Ihrem Arbeitskreis Gewaltverbrechen, nein, danke, öffentlich zugeben, dass die Opfer schwerer Gewalttaten ja irgendwie auch Menschen sind, dann setzen Sie natürlich mit solchen ungehörigen Eingeständnissen Ihre Unterstützung durch den Staat aufs Spiel. Sehe ich das richtig? Oh, kein Kommentar. Auch gut. Nicht ganz. Ihrer Pressemitteilung zu dieser Veranstaltung mangelt es in unseren Augen an der gebotenen Sensibilität im Umgang mit Vertretern der staatlichen Verbrechensbekämpfung. Deswegen würde ich gerne eine Presseinformation unseres Aktionskreises Gewaltverbrechen, nein, danke, verlesen, wenn das opportun ist. Okay, bitte, tragen Sie mal vor. Ja. Für den verantwortungsvollen Umgang mit einem komplexen Thema. Staatliche Verbrechensbekämpfung verdient mehr Vertrauen. Aufgrund exzessiver Meinungsvielfalt innerhalb des Mediums Internet gelang es in letzter Zeit höchst zweifelhaften Akteuren, die Bühne der Verbrechenspolitik zu betreten. Angeblich zivilgesellschaftliche Bewegungen vom Schlage Kriminalität 21 versuchen sich fernab anerkannter und verlässlicher Vereine wie dem Weißen Ring als selbsternannte moralische Anwälte für Opfer brutaler Gewaltkriminalität, deren Anzahl von den Medien regelmäßig unnötig dramatisiert wird. Der überparteiliche Arbeitskreis Gewaltverbrechen, nein, danke, plädiert dafür, die heikle Frage über den Umgang mit Schwerverbrechern den Experten aus Rechtsprechung, Sozialarbeit und Politik zu überlassen. Die Aktion Kriminalität 21 bietet unseren ausgewiesenen Fachkräften leutselig an, offen ihre sogenannten Misserfolge einzugestehen, um so den Weg für einen Neubeginn im Bereich der Justizpolitik freizumachen. Das können wir bestenfalls als Satire anerkennen, der aus unserer Sicht allerdings eine mangelnde Sensibilität im Umgang mit Vertretern und Vertreterinnen der institutionalisierten Verbrechensbekämpfung vorzuwerfen ist. Somit entbehren auch überspitzte Äußerungen wie Friede den Tätern, Krieg den Opfern jeder Grundlage. Wir vom überparteilichen Arbeitskreis Gewaltverbrechen, nein, danke, glauben an das Gute in Menschen. Niemand ist von Natur aus schlecht. Diese Annahme entspricht nicht unserem Weltbild. Straftaten sind unserer festen Überzeugung nach nahezu ausnahmslos auf soziale Ursachen zurückzuführen. Ein Umstand, dem in der öffentlichen Berichterstattung leider nach wie vor nur ungenügend Aufmerksamkeit gezollt wird. Es ist sehr tragisch, dass Bürgerinnen und Bürger unvorsichtigerweise immer wieder Opfer von Gewaltkriminalität werden. Nicht selten begeben sich allerdings Menschen auch freiwillig in gefährliche Situationen, sodass leider oftmals ebenso von einer nicht unerheblichen Mitschuld von Verbrechensopfern gesprochen werden muss. Nach einer aktuellen Umfrage vertrauen noch 62% der Bundesbürger der Justiz. Das ist ein angesichts von Globalisierung und neoliberaler Politik vollkommen akzeptabler Wert. Dieses Maß an Zuspruch wollen wir durch das von der Initiative Kriminalität 21 vorgeschlagene reinigende Eingeständnis schwerer Systemfehler innerhalb der bundesdeutschen Rechtsprechung nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Der Arbeitskreis Gewaltverbrechen Nein Danke sähe hierin einen gefährlichen Schritt in Richtung Anarchie. Solch eine Situation, nicht mehr weit entfernt vom Faustrecht oder vom biblischen Auge um Auge, Zahn um Zahn, können wir uns alle in einem modernen Staat nicht wünschen. Vielen Dank, Frau Dr. Hochkamp. Jetzt haben wir etwas Einblick erhalten über Ihre Ansichten. Also das sind die Ansichten des Arbeitskreises. Verbrechen, nein, danke. Gewaltverbrechen, nein, danke. Gewaltverbrechen, nein, danke. Entschuldigen Sie. Ach, die Wirtschaft. Sie hat es ja doch ganz gerne, wenn wir alle unsere Lebensplanung nach ihr ausrichten. Leben, um zu arbeiten, statt arbeiten, um zu leben. Das ist nun einmal so. So läuft es seit Jahrzehnten in diesem Land. Wer den Menschen etwas anderes verspricht, entlarvt sich schnell als Scharlatan oder als Scharlatine. Sich ihrer Einzigartigkeit bewusste und von Bindungszwängen weitestgehend befreite Menschen bilden das Rückgrat einer leistungsfähigen Ökonomie sowie eines expandierenden Wohlfahrtsstaats. Und das ist gut so? Das ist so. Stimmt. Manche immerhin wollen versuchen, dem ökonomischen Primat etwas entgegenzusetzen. In Initiativen? Ja, in zivilgesellschaftlichen Initiativen beispielsweise. Hört sich gut an. Ist es eigentlich auch. Mit welcher Initiative geht es denn hier jetzt weiter? Mit der Hedonisteninitiative Wir sind wichtig. Der Wirtschaft zuliebe? Das ist als Beschreibung dessen zu verstehen, den eigenen Lebensplan den Interessen der Wirtschaft unterzuordnen und sich dafür gewertschätzt fühlen zu wollen? So würde ich es jedenfalls interpretieren. Immerhin haben Sie es geschafft, dass Ihr Anliegen öffentlich wahrgenommen wurde. Solche sozialen Bewegungen wollen vermutlich etwas provozieren, um die nötige Aufmerksamkeit zu erhalten. Und wir müssen das wohl einfach aushalten. Dann halten wir es aus und lassen jetzt einige Ihrer Aktivisten und Sympathisantinnen zu Wort kommen. Guter Vorschlag. Und los geht's. Wir beginnen mit zwei Spielszenen. Eine über einen Influencer neben seiner Lebensgefährtin auf seinem Wohnzimmersofa und eine über eine Karrieristin alleine auf einer Parkbank. Liebling, bist du's? Klar, wer denn sonst? Warst du weg? Nein, ich hab gerade den Müll runtergebracht. Ah, gut. Kommt da nichts? Ich habe gerade den schweren und übelriechenden Müll 2 Stockwerke runtergetragen und vorbildlich entsorgt. Bitte. Schade, dass du das nicht auf Video aufgenommen hast. Oh nee, nicht schon wieder. Dann hätten wir jetzt was Neues für unseren Blog. Martin, wir hatten gemeinsam etwas beschlossen. Erinnerst du dich? Gilt das etwa immer noch? Ja, das war erst vorgestern. Fuck. Wir müssen eine Auswahl treffen. Wir können nicht jeden Schritt von dir aufnehmen und ins Internet stellen. Das klickt höchstens mal jemand aus Versehen an. Der Clip, wo du die Fenster putzt, war nicht gerade der Renner im Netz. Ich habe das große Balkonfenster geputzt. Vorgestern. Dabei hatte ich im Frühjahr noch diese Sehnenscheidentzündung. Ich habe Angst, dass der Applaus irgendwann verstummt. Welcher Applaus? Siehst du, genau das meine ich. Martin, wenn man nicht berühmt ist, lebt man trotzdem. Die Körperfunktionen setzen nicht aus. Ich bin da nicht so überzeugt. Vertrau doch einmal auf die Realität. Und auf mich. Wenn du meinst. Martin, wo bist du? Ich sitz doch hier vor dir auf dem Sofa. Ich dachte kurz, du wärst wirklich verschwunden. Jetzt komm, verarsch mich nicht. Beschwer dich doch bei deiner Suchttherapeutin über mich. Geht nicht. Die Alte gibt ihre Praxis kurzfristig auf. Übernächste Woche. Echt? Die Glückliche? Das kannst du doch gar nicht wissen. Jedenfalls muss ich jetzt eine andere Suchtberaterin finden. Das ist sicher eine ziemliche Beeinträchtigung für deinen Flow, Martin. Sag ich doch schon die ganze Zeit. Allein sein. Im Idealfall setzt man sich auf eine alleinstehende, ruhig und sonnig gelegene Parkbank und genießt entspannt die Zeit der Muße. Im vorliegenden Fall misslingt dies leider total. Die ruhig gelegene Parkbank, die ich mir an diesem sonnigen Nachmittag ausgesucht habe, kann aber durchaus nichts dafür. Nein, es liegt an mir und meiner entfesselten inneren Stimme, die Gefallen daran findet, mich zu triezen und meine Work-Life-Balance in Frage zu stellen. Ich stehe trotzdem zu meinem Lebensmodell und ich habe schließlich auch gute Argumente dafür. Niemand mit einem lebendigen Innenleben ist wirklich einsam zu nennen. Was sind schon Freunde gegen ein gutes Buch, in dem man abends gemütlich auf dem Sofa liest? Was ist ein Liebhaber oder Ehemann gegen die einzigartige Musik von Bach auf einer unvergänglichen CD? Oder die perfekt inszenierte Traumwelt auf einer romantischen DVD? Was sind schreiende und plärrende Kinder gegen einen ergebenen Vierbeiner an deiner Seite? Was das eine gegen das andere ist? Ja, genau. Na? Also, ich komme immer mehr zu dem Schluss. Eine ganze Menge. So? Wenn ich tauschen könnte, würde ich nicht zögern. Ich würde gerne anders leben. Inzwischen. Du kannst nicht mehr tauschen. Du hast schon vor Jahren die Weichen für ein modernes Single-Dasein gestellt. Ich weiß. Das ist gut. Alle. Ohne Ausnahme. Haben wir zu einer erfolgreichen Karriere geraten. Starke Frauen. Moderne Männer. Politiker. Wirtschaftsfunktionäre. Freunde. Bekannte. Kollegen. Alle wollen sie mein Bestes. Das perfekte Leben. Mobil und flexibel. Schade nur, dass es niemand mit mir teilt, außer dir. Ich hau ab. Ich hab noch was anderes vor. Hoffentlich trifft diese sympathische Frau noch jemand Interessanteren als ihre innere Stimme. Wenn sie schon zu Hause niemand anderen hat als die Leute im Fernsehen oder im Internet. Die durchökonomisierten Biografien der modernen Zeit setzen natürlich auch ein mediales Umfeld voraus, das sein Publikum mit Sensationen und Angstmache im Bann hält. Hier wird zum Beispiel in einer Radiosendung ein mögliches Nachwuchstalent vorgestellt. Wir bringen Ihnen, liebe Zuhörer, regelmäßig akustische Clips journalistischer Nachwuchstalente, die sich bei uns bewerben. Kürzlich bekamen wir Material von einem engagierten jungen Mann zugemailt. Hören wir zusammen rein. Na, da bin ich gespannt. Er ist erfreulich offenherzig. Ich habe mich gerade beim Fernsehen beworben, denn ich bin Journalist und muss an meine Zukunft denken. Als Zusatzqualifikation kann ich anführen, dass ich gerade ein Jahr auf Volontariat in Russland war. Wie die Obrigkeit sich fürsorglich um ihre Bürger kümmert, weiß man dort sehr genau. Ich habe da einiges lernen können. Und inzwischen machen mich abweichende, schädliche Meinungen richtig wütend. Dann gibt's natürlich noch Angst. Als ganz wichtigen Gegenstand für die Arbeit bei den Medien. Dafür habe ich zum Glück ebenfalls ein gutes Gespür. Denn die nächste Vogelgrippe kommt bestimmt. Und falls nicht, werden gute Redakteure gebraucht, die Ersatz finden. Zulässige Alternativen sind Armut, ganz groß im Kommen. Alter.